aufgestiegen aus zertrümmerten Ruinen. Hätt's keinen Widerstand gegeben, wär ich pünktlicher erschienen. Ich musste fliehen aus geplündertem Gebiet. Ich zünde Dynamit für die Verbündeten im Krieg. Ein Teil der Menschheit fällt und verkümmert auf den Knien. Damit 1% der Welt durch sie das Fünffache verdient. Nur weil es immer schon so lief, wird die Veränderung nicht scheitern. Ihr wollt reich sein, ich folg weiter meinem künstlerischen Trieb. Trip. Weil für mich dieser Profit nicht über allem steht. Zieh wie die Halle bebt, sobald ich ihnen in die Falle geh. Alle sehen es auf deiner Achillesferse ab. Doch wer am Boden liegt, kann zeigen, dass er Willensstärke hat. Das Licht geht an, ich stelle mich der ganzen Welt entgegen. Stellvertretend für jene, die nicht mehr selber reden. Kein Held gewesen, lebte arm in einer Millionenstadt. David gegen Goliath. Auch wenn sie mir den Rücken kehren, alleine zieh ich los. Einer gegen alle, wenn es sein muss bis zum Tod. Das ist David gegen Goliath, Goliath, Goliath. David gegen Goliath, Goliath, Goliath. Es wurde prophezeit, wir sind Teil der Rebellion. Sie denken, wir sind klein, doch die Steine hier sind groß. Das ist David gegen Goliath, Goliath, Goliath. David gegen Goliath, Goliath, Goliath. Ah, der letzte Mohikaner, der sich nicht den Regeln beugen wird. Der mit seiner Regenwolke euer Fegefeuer stürmt. Der die Pläne neu entwirft. Der wie ein Freibeuter mit nur einer Stein das Imperium zerstört und jeder soll es hören. Ich steh auf keiner Seite mehr. Ich greif nach meinem Schwert und steh allein vor einem Heer. Verteidigen und wehren, ich handel weise, bis mein Herzschlag sinkt. Auch wenn ich weiß, dass meine Feinde in der Mehrzahl sind. War nie ein Typ, der mit dem Strom der Masse schwimmt. Außenseiter da sein, wie ein hochbegabtes Kind. Ein Kind, das weiß, wie man dem Todestrakt entrinnt. Die große Schlacht gewinnt und Goliath bezwingt. Das Licht geht an, ich stelle mich der ganzen Welt entgegen. Stellvertretend für jene, die nicht mehr selber reden. Kein Held gewesen, lebte arm in einer Millionenstadt. David gegen Goliath. Auch wenn sie mir den Rücken kehren, alleine zieh ich los. Einer gegen alle, wenn es sein muss bis zum Tod. Das ist David gegen Goliath, Goliath, Goliath. David gegen Goliath, Goliath, Goliath. Es wurde prophezeit, wir sind Teil der Rebellion. Sie denken, wir sind klein, doch die Steine hier sind groß. Das ist David gegen Goliath, Goliath, Goliath. David gegen Goliath, Goliath, ah, Goliath. Jetzt könnt ihr sehen, die Sonne scheint auf uns herab bis nach hier unten. Goliath am Boden und die Schatten sind verschwunden. Wir hatten einen Funken Hoffnung, sie eine Armee. Sind die Waffen es verstummt, tun sie niemandem mehr weh. Bringe Frieden auf den Weg und verlese meine Werke. Manchmal ist der zweite Schritt schwerer als der erste. Viel zu lang waren alle blind und gegen unsere Werte. Folgt mir durch das Labyrinth, ich lege dir die Fährte. Jetzt reden die Gelehrten, seit Jahren schon erwarten sie das Königskind. Dieser eine, der ein bisschen Farbe in die Ödnis bringt. Wir pflanzen trockene Samen, verbrannte Erde. Es ist Gottes Plan, wo und wann ich sterbe. Das Licht geht an, ich stelle mich der ganzen Welt entgegen. Stellvertretend für jene, die nicht mehr selber reden. Kein Held gewesen, lebte arm in einer Millionenstadt. David gegen Goliath. Auch wenn sie mir den Rücken kehren, alleine zieh ich los. Einer gegen alle, wenn es sein muss bis zum Tod. Das ist David gegen Goliath, Goliath, Goliath. David gegen Goliath, Goliath, Goliath. Es wurde prophezeit, wir sind Teil der Rebellion. Sie denken, wir sind klein, doch die Steine hier sind groß. Das ist David gegen Goliath, Goliath, Goliath. David gegen Goliath, Goliath, Goliath.